Laut dem Bericht von Yonhap News Südkoreas vom 9. Februar fällte der Landesgerichtshof Busan in Südkorea über 9 Ärzte der Gesellschaft der jungen Ärzte der koreanischen Medizin Busan und 3 Studenten der Hochschule für koreanische Medizin in Busan hartes Urteil. Grund dafür war es, dass sie seit 2001 die große Zuchtideologie studiert, den Vorschlag über die Vereinigung in Form einer Konföderation lobgepriesen und ein Lehrbuch darüber verfasst haben.